Dem Bericht der südkoreanischen Internetzeitung Donglus zufolge hielt der südkoreanische Maßnahmenrat für Trostbau in Frage am 14. August vor der japanischen Botschaft in Seoul eine Kundgebung für die Lösung der Frage der Sexualsklaverei der japanischen Armee ab.